Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Glaubensfragen. Was Menschen berührt. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Glaubensfragen. Am Mikrofon begrüßt Sie Brigitte Krings. Der Monat November ist eine Zeit der Erinnerung an verstorbene Angehörige, aber auch des Gedenkens der Opfer von Krieg, Rassenwahn und Völkermord. Gerade in Zeiten der Wiederkehr von Nationalismus und Rechtsextremismus in ganz Europa ist es heute wieder sehr wichtig, daran zu erinnern. Wir möchten dies in der heutigen Sendung auf besondere Weise tun. Im Gespräch mit dem bekannten deutsch-jüdischen Historiker und Autor Professor Dr. Michael Wolfssohn stellen wir sein aktuelles Buch »Deutsch-jüdische Glückskinder« vor. Hören Sie im ersten Teil dieser Sendung ein zweiteiliges Feature mit Liedern und Texten von Überlebenden aus dem jüdischen Ghetto in Wilna, das 1943 ausgelöscht wurde. Zur Einstimmung in diese Sendung hören Sie jetzt die Titelmusik aus Steven Spielbergs preisgekröntem Spielfilm Schindlers Liste von John Williams. Thank you. Vilna ist die Hauptstadt von Litauen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Vilna die größte jüdische Gemeinde in Osteuropa. Die Stadt wurde auch Jerusalem des Ostens genannt. Über 64.000 Menschen jüdischen Glaubens lebten dort. Nur 2.000 von ihnen haben das dortige Ghetto und den folgenden Holocaust überlebt. Hören Sie jetzt ein Feature mit dem Pianisten und Komponisten Tim Raue und der Sopranistin und Geigerin Roswitha Dasch mit Texten und Liedern aus dem Ghetto von Vilna, die von Verzweiflung und Trauer, aber auch von einem mutigen Überlebenskampf zeugen. In der Nacht zum 24. Juni 1941 um 3 Uhr früh marschierten Truppen der deutschen Wehrmacht in Vilna ein. In den Monaten Juli und August des Jahres 1941 wurden tausende jüdische Männer meistens auf der Straße festgenommen und in das Lukischkis-Gefängnis von Vilna gebracht. Ihren Familien versicherte man, dass die Männer zu Arbeitseinsätzen für die deutschen Besatzer herangezogen würden. Deshalb sollten sie auch Seife und Handtücher mitnehmen. Sie wurden aber nicht zu Arbeitseinsätzen gefahren, sondern in ein 12 Kilometer entferntes Waldgebiet transportiert. In diesem Wald, in der Nähe des Dorfes Ponar, hatten die Sowjets riesige Gruben ausgehoben, um Öltanks zu lagern. Durch die Kriegsereignisse kamen sie nicht mehr zu ihrem Vorhaben. Die Gruben waren von unterschiedlicher Größe und Tiefe. Einige hatten einen Durchmesser von bis zu 50 Metern. Große Erdwälle umgaben sie. Hinter diesen Erdwällen mussten die Gefangenen warten und alle Wertsachen abgeben. Danach führte man sie in Gruppen von 10 Personen an den Rand einer Grube. Dort wurden sie aus nächster Nähe erschossen. In den Jahren 1941 bis 1944 kamen im Waldgebiet von Ponar zehntausende Vilnaer Juden, Regimegegner und Kriegsgefangene ums Leben. 31. August 1941. Die Deutschen fingierten ein Attentat und zogen die jüdische Bevölkerung der Stadt dafür zur Verantwortung. Als Vergeltungsmaßnahme wurden 3.700 Juden, vor allem Frauen und Kinder, in Ponar ermordet, denn es galt Platz für ein Ghetto zu schaffen, in das die jüdische Bevölkerung umgesiedelt werden sollte. 6. September 1941. Der Einzug ins Ghetto. Der jüdische Bibliothekar Hermann Krug schreibt in seinem Tagebuch: Es ist jetzt 5 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht gewartet. Niemand weiß, was sich in dieser Nacht ereignet hat. Eine furchtbare Nacht ist vorbei. Was werden die anderen Nächte bringen? Ich höre Lastwagen vorüberfahren. Wohin fahren sie und warum? In unserem Haus sind fast alle wach. Jetzt in der Morgendämmerung sehe ich es. Gesichter tauchen immer wieder an den Fenstern auf, starren voller Schrecken in den Hof hinunter. Überall in den Fenstern Gesichter. 6.30 Uhr morgens. Ghetto. Man hätte erwarten können, dass der Befehl zur Umsiedlung ins Ghetto als Verurteilung zur Gefangenschaft, als Schreckensbotschaft aufgenommen werden würde. Aber es war nicht so. Vilna hat die Anordnung ruhig und diszipliniert entgegengenommen. 7 Uhr. Sie kamen heute früh und ließen uns eine halbe Stunde Zeit zum Packen. Sobald ich erfahren habe, dass wir ins Ghetto gebracht würden, mache ich mich auf den Weg, meine Freunde aufzusuchen. Man verbietet mir, das Haus zu betreten. Alle Bewohner stehen im Hof versammelt mit ihren Bündeln. Ich treffe eine Freundin. Sie küsst mich unter Tränen in den Augen, ist aber dennoch guten Mutes. Wir wollen versuchen, uns im Ghetto zu treffen. 9 Uhr. Gruppen von Juden werden fortgeführt. Sie zerren und ziehen Sachen in Kinderwagen. Manche haben notdürftig Tragen aus Brettern zusammengefügt und transportieren ihre Sachen darauf. Karren werden geschoben, ein Anblick, der das Herz zerreißen lässt. 2 Uhr mittags. Wir warten noch immer. Da blüht der Handel. Alles wird für Pfennige verkauft. Die Leute berichten: Am Eingang zum Ghetto herrschen Schrecken und Hoffnungslosigkeit. Tausende stehen in langen Reihen. Menschen werden wie die Tiere in den Käfig getrieben. Der leidvolle Zug zum Ghetto dauert Stunden. Es ist gewöhnlicher Sommertag, wie ständig Sonnenschein. Und die Natur hat angehört in sich so viel Heim. Es haben feige Lach gesungen, freilich sich herumgesprungen. Den Ghetto hat man uns gehessen gehen. Ach, stellt sich vor, was es für uns gewohnt. Verstorben haben wir, es ist alles verloren. Nicht geholfen unsere Mütter, soll mit Zerren zu retten verlosen, haben wir doch unser Heim. Zeugen hat der Weg sich lang, ist schwer gewinnt zu gehen. Wir dachten, es kommt nicht auf uns, sie weint, wollte sich erstehen. Gegangen sind ins kleine Kinder, wie zu der kleine Rinder, Menschensblut geflossen. Es gab zwei Ghettobezirke von unterschiedlicher Größe. In das kleine Ghetto trieb man alte Menschen, Kranke und Kinder. Facharbeiter und ihre Familien kamen in das große Ghetto. Jeder ahnte, dass die Existenz des kleinen Ghettos nur von kurzer Dauer sein würde. Schon wenige Wochen später, am 21. Oktober 1941, wurde das kleine Ghetto ausgelöscht. Von den 10.000 dort lebenden Menschen gelang nur wenigen die Flucht. Die meisten kamen bei verschiedenen Großaktionen der deutschen Besatzer in Punar ums Leben. Das Leben im Ghetto war schwer, aber es musste irgendwie weitergehen. Mehrere Familien lebten in einem Zimmer auf engstem Raum zusammengepfercht. Es gab kaum die Möglichkeit, Betten aufzustellen. Wohnungen und Lebensmittelkarten wies die jüdische Selbstverwaltung zu. Der Judenrat entschied über wichtige Fragen, die das Ghetto betrafen, und wurde von der jüdischen Polizei und ihrem Vorsitzenden, Jakob Genz, unterstützt. Alle Facharbeiter und die Mitglieder des Judenrates und der jüdischen Polizei erhielten einen Arbeitsschein. Auf diesen Schein konnten der Ehepartner und maximal 2 Kinder eingetragen werden. Diejenigen, die keinen Arbeitsschein bekamen, lebten in ständiger Angst, bei Kontrollen der deutschen Besatzer entdeckt zu werden, denn das bedeutete den sicheren Tod in Punar. Juli 1942. Die Situation im Ghetto spitzte sich zu. Am 17. Juli 1942 schrieb die 16-jährige Maria Rollnikeite in ihr Tagebuch: Es gab wieder Panik. Deutsche Soldaten kamen ins Ghetto und zwangen den neuen Ghettoleiter Jakob Genz, alte und schwache Leute auszuliefern, die sich auf dem Lande erholen sollten. Nun trommelten also die Ghetto-Polizisten auf Anweisung von Genz diese alten Menschen zusammen, wobei sie wie Papageien die Versicherung der Hitlerleute wiederholten, man bringe sie nach Prospekti, auf Sommerfrische. Natürlich war alles Schwindel. Die Alten wurden litauischen Soldaten ausgeliefert und in Punar ermordet. Bericht einer Augenzeugin. Um 6 Uhr morgens kamen wir in einem bewaldeten, hügeligen Gelände an. Selbst jetzt reichte unsere Einbildungskraft nicht aus, um unsere Lage wirklich zu erfassen. In der Nähe hörten wir Gewehrschüsse. Die Soldaten begannen uns in Gruppen von jeweils 10 Personen einzuteilen. Diese Gruppen wurden hinter die kleinen Hügel geführt. Man hörte Schüsse und dann wurde die nächste Gruppe weggeführt. Schlagartig wurde uns die Situation klar. Die Frauen boten den Soldaten Wertsachen an. Sie knieten vor ihnen nieder und küssten ihnen die Schuhe. Sie begannen, sich die Haare auszureißen und die Kleider zu zerfetzen. Es half nichts. Um die Mittagszeit, als alle sicher waren, dass ihr Schicksal besiegelt war und niemand lebend davonkommen würde, trat plötzlich eine Veränderung ein. Die Menschen formierten sich jetzt ohne Protest von selbst zu Gruppen und Familien traten gemeinsam die letzte Reise an. Ich entschloss mich zu warten. Vielleicht würde ein Wunder geschehen. Um 16:30 kamen wir an die Reihe. Ich ging mit meinen Töchtern los. Wir wurden in einer Reihe aufgestellt und alles, was ich fühlte, war, dass die Hand meiner ältesten Tochter aus meiner glitt. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich, dass ich nass und von einer chemischen Substanz bedeckt war. Ich begriff, dass ich mich in einem Massengrab befand und in menschlichem Blut schwamm, dass ich lebte und nur verwundet war. Spät nachts hatte ich das Gefühl, dass jemand zwischen den Toten herumkroch. Es war eine Frau, die versuchte, aus dem Massengrab herauszukommen. Wir stellten fest, dass sich keine Wachen in unserer Umgebung aufhielten und liefen über das Feld zum nahegelegenen Wald. Als es dämmerte, entfernten wir Blut und Kalk, so gut es ging, und näherten uns vorsichtig dem nächsten Dorf. Im Hause eines Bauern wuschen wir uns und bekamen zu essen. Ich kehrte nach Wilna zurück und kam wieder ins Ghetto. Still, still, lass mir schweigen, worin wachsen da? Som sei verpflanzt, die Sonne im Grünen sei zum Wir wegen zu, Panarzu, Stiller Kind, mein Zwei, nicht äußerst haft mit kein Gewein. Unser Unglück wann so nimm sei, wie nicht verstehen. Soben bräge seucht die Jungen, soben fisse seuche zusammen. Nur zu unser Bein kein bisschen schön. Hören Sie nun den zweiten Teil unseres Features zum Gedenken an über 60.000 jüdische Menschen, die zwischen 1941 und 1944 im Ghetto der litauischen Hauptstadt Wilna Opfer des Holocaust wurden. Dieser Beitrag soll auch erinnern an den tapferen Überlebenskampf derer, die dieses Grauen überstanden haben. Am Klavier spielt Tim Raue. Gesang, Violine und Rezitation hören Sie von Roswitha Dasch. Am 25. Mai 1943 wurden 5 kleine Ghettos in der Umgebung von Wilna liquidiert. Damit war klar, dass auch die Auflösung des Ghettos von Wilna nur eine Frage der Zeit sein konnte, trotz aller gegenteiligen Behauptungen des Judenrates. Wer konnte, versuchte zu fliehen. Manche entkamen durch die Kanalisation zu den Partisanen in die umliegenden Wälder. Andere suchten in der Stadt Zuflucht. Diejenigen, die blieben, trafen Vorbereitungen und organisierten vor allem Waffen. Bis zum Frühjahr 1943 hatte es keine ernsten Auseinandersetzungen zwischen der jüdischen Selbstverwaltung des Ghettos und der Widerstandsorganisation FPO gegeben. Als Jakob Genz, der Leiter des Judenrates, aber bemerkte, dass vermehrt Waffen ins Ghetto geschmuggelt wurden, versuchte er auf seine Weise, den Bestand des Ghettos zu sichern. Unter dem Druck der deutschen Besatzer bat Jakob Genz am 15. Juli 1943 die Anführer der FPO zu einer Besprechung in seine Wohnung. Das Treffen fand um Mitternacht in der Rudnitzker Straße 6 statt. Auch Salek Dessler, der Leiter der jüdischen Polizei, nahm daran teil. Itzik Wittenberg, der wichtigste Anführer der Widerstandsgruppe, wurde bei diesem Treffen verhaftet. Bei seiner Abführung konnte er jedoch von seinen Kameraden auf der Straße befreit werden. Als die Gestapo von der gescheiterten Festnahme Wittenbergs erfuhr, ließ sie ausrufen, dass sie das Ghetto zerstören werde, falls Itzik Wittenberg nicht ausgeliefert würde. Panisch begannen die Ghettobewohner nach ihm zu suchen und auch die eigenen Kameraden setzten ihn unter Druck, sich auszuliefern, um so das Ghetto zu retten. Im Wissen um die Sinnlosigkeit eines solchen Opfers stellte sich Wittenberg freiwillig. Seine Leiche fanden Arbeiter im Hof des Gestapo-Gebäudes. Auch der Tod Itzik Wittenbergs konnte das Ghetto nicht vor der Liquidierung retten. Als am 1. September 1943 das Ghetto umstellt wurde und die Deutschen die Herausgabe von 5000 Menschen forderten, rief die Widerstandsorganisation FPO zum bewaffneten Widerstand auf. Juden, verteidigt euch mit Waffen. Die deutschen und litauischen Henker stehen bereits vor dem Ghetto-Tor. Jeder, der durch das Tor geht, geht nur einen Weg, nach Ponar. Und Ponar bedeutet den Tod. Es ist besser, während einer Schlacht zu sterben, als wie Lämmer zur Schlachtbank geführt zu werden. Der Aufstand war zum Scheitern verurteilt. Am 23. September 1943 wurde das Vilnaer Ghetto ausgelöscht. Viele arbeitsfähige Menschen kamen in Lager nach Estland, arbeitsfähige Frauen auch in das Lager Kaiserwald bei Riga in Lettland. Das Leben derer, die als nicht arbeitsfähig eingestuft wurden, endete in den Vernichtungslagern oder in Punar. Nur wenige konnten sich durch die Kanalisation retten, um zu den Partisanen in die Wälder zu gelangen. Wir leben ewig, auch wenn die Welt brennt. Wir werden leben und erleben und diese schlechten Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind da. Brennende Welt, Müll im Ewig ohne Groschen Geld und auf zu Professor Michael Wolfs Sohn ist einer der bekanntesten Historiker in Deutschland. In zahlreichen Büchern, Artikeln und Interviews hat er sich mit der jüdischen Geschichte und insbesondere mit dem deutsch-jüdischen Verhältnis befasst. Er selbst entstammt einer jüdischen Familie aus Deutschland, die 1938 nach Palästina floh und dadurch größtenteils den Holocaust überleben konnte. Er selbst wurde 1947 in Tel Aviv geboren und wuchs teilweise in Israel sowie auch in Deutschland auf. Bis zu seiner Emeritierung vor 5 Jahren war er Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Im Rahmen einer Veranstaltung verschiedener Bildungsträger in Düsseldorf stellte er am vergangenen Donnerstag sein aktuelles Buch »Deutsch-jüdische Glückskinder – Eine Weltgeschichte meiner Familie« vor. Das Gespräch dazu führte Joachim Pfeiffer. Guten Abend, Herr Professor Wolfsohn. Als Historiker für Zeitgeschichte haben Sie sich intensiv auch mit der neueren deutschen Geschichte befasst. Die Geschichte Ihrer eigenen Familie ist damit sehr eng verknüpft. In Ihrem neuesten Buch »Deutsch-jüdische Glückskinder – Eine Weltgeschichte meiner Familie« befassen Sie sich damit. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Familiengeschichte, das heißt scheinbar klein-klein und daher der Untertitel »Eine Weltgeschichte meiner Familie«. Insofern unterscheidet sich meine Familie von vielen anderen jüdischen Familien nicht. Und das bedeutet natürlich, dass es gewaltige Verwerfungen gibt, nicht nur geografische, sondern auch identifikatorische, auch religiöse, auch politische. Und daher, und das ist eben der Versuch in diesem Buch, die Mikroebene, also das heißt die Individual- und die Familiengeschichte zu verknüpfen, mit der ja nicht nur deutschen Geschichte, sondern Teilen der Weltgeschichte, Teilen der Nahostgeschichte, der israelisch-palästinensischen, nicht zuletzt auch der amerikanischen Geschichte. Also insofern der Versuch, ich hoffe gelungen, das Kleine mit der großen Welt zu verbinden. Von Ihrem Großvater haben Sie eine historische Wohnanlage, die Gartenstadt Atlantik in Berlin, geerbt, die Sie für die Zukunft bewahren und erhalten möchten. Bitte beschreiben Sie unseren Hörern dieses Projekt. Also die Gartenstadt-Idee stammt aus Großbritannien, dem Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts. Bekanntlich hat die industrielle Revolution in Großbritannien begonnen und am frühesten sind dort auch die negativen Auswirkungen der industriellen Revolution erkennbar gewesen, sprich das Elend der Arbeiter, wenn Sie wollen Proletariat, wenn Sie wollen Arbeiterklasse mit verheerenden Wohnungsbedingungen, die zu echten Gesundheitsproblemen führten, Rachitis, welche auch genannt worden ist, die englische Krankheit. Wodurch ist Rachitis bedingt gewesen? Vor allem durch Vitaminmangel und nicht zuletzt durch Mangel an Sonnenlicht. Dann gab es eben im späten 19. Jahrhundert eine Bewegung, die gesagt hat, Luft, Licht, Sonne, die Arbeiterschaft sollte an den Stadtrand mit Grün vor dem Haus, kleine Häuser. Daraus entwickelte sich auf dem Kontinent im frühen 20. Jahrhundert, vornehmlich nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ein urbaneres, also ein städtischeres Modell, sprich eben nicht nur am Stadtrand wie vorher die Gartenstadt, sondern Luft, Licht, Sonne. In den Wohnanlagen, in den Wohnungen selber, das heißt der Wohnschnitt ist Ost-West oder Süd-Nord, sodass immer in der Wohnung irgendwann Licht und Sonne ist. Und dazu gehörend eben auch ein sozial verträglicher, erträglicher Mietpreis. Und diese Gartenstadt Atlantik ist Teil dieser Reform. Ideologie, Stadtreform. Die meisten dieser Reformwohnbauten sind öffentlich oder genossenschaftlich finanziert gewesen. Insofern unterscheidet sich die Gartenstadt Atlantik durchaus. Die ist privat finanziert, teilweise von meinem Großvater und Geschäftsfreunden. Es sind, sagen wir mal, zentristisch Mitte links, ein linksliberales Bürgertum gewesen. Kein Wunder, sehr stark jüdisch. Ein sehr bedeutender Sozialdemokrat, der zeitweise preußischer Finanzminister war, Südekum, Albert Südekum, ein Leib- und Magenfeind von Lenin. Felenien war Südikomismus, was ganz Furchtbares. Also Sie merken hier, es ist sozialdemokratisches Gedankengut, ohne dass das sozialdemokratische Parteipolitik wäre. Sehr sozial. Und dann das Besondere der Gartenstadt Atlantik, sie hatte von Anfang an eben noch das Angebot Kultur. Also nicht nur soziales und gutes und gesundes Wohnen, sondern Kultur. Und das hieß zunächst einmal ein Großkino. Kino war in den 20er Jahren so mindestens so bedeutsam wie heute Internet. Und damit konnte man auch Geschäfte machen. Aber die Konzeption der Gartenstadt Atlantik, ebenso wie des Großkinos Lichtburg, in Essen gibt es immer noch eine Lichtburg, die auch von meinem Großvater gegründet wurde übrigens, arisiert genauso wie die andere, also uns geraubt im Dritten Reich. Und das Angebot in der Gartenstadt Atlantik war und ist jetzt wieder Kultur. Also Soziales, Integration und Kultur. Im ASG-Studio geht es nun weiter mit unserer Sendung in der Reihe Glaubensfragen. Gesprächspartner ist heute der bekannte deutsch-jüdische Historiker und Buchautor Professor Michael Wolfssohn, der in der vergangenen Woche sein neues autobiografisches Buch Deutsch-jüdische Glückskinder in Düsseldorf vorgestellt hat. Das Gespräch führte Joachim Pfeiffer. Was bedeutet für Sie persönlich Religion? Sehr viel, aber nicht unbedingt Synagoge und nicht unbedingt Kirche. Da mache ich trotz der bekannten und auch mir sehr wohl bekannten Unterschiede keinen grundsätzlichen Unterschied, was das institutionelle Moment der Religion betrifft. Religion halte ich für eine sehr private Entscheidung, die natürlich davon abhängt, individuell glaube ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es wieder, und das ist ja mein Thema, auch im Buch, die Verknüpfung zwischen dem Einzelnen und dem großen Ganzen. Religion ist ein Ordnungssystem. Manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht. Ich halte es, und zwar, das betrifft sowohl das Judentum als auch das Christentum und den Islam, für ein phänomenales Ordnungssystem. Gäbe es das nicht, müsste man es erfinden, weil es eine überzeitliche und metaphysische Instanz auch hat, die eben nicht gewählt oder abgewählt werden kann. Das heißt, jeder ist sich nicht ganz sicher, gibt es ihn, also den lieben Gott, oder gibt es ihn nicht? Auch der Atheist weiß es nicht, der Gläubige weiß es nicht. Also es ist eine Frage des Glaubens, auch bei den Ungläubigen. Aber als soziales System kann es, wie alles, sowohl in die eine als auch andere Seite angewandt werden. Nehmen Sie ein Küchenmesser an, können Sie zur Vorbereitung einer köstlichen Speise benutzen. Und wenn Sie an die Messerintifada denken, jetzt im Nahen Osten, dann können Sie das auch als Mordinstrument benutzen. Das heißt also, der Gebrauch der Religion ist Menschensache. Das disqualifiziert aber nicht das System der Religion. Denn das System der Religion ist ein ganz wichtiger Ordnungsfaktor, der eben letztlich das Gewissen mit einschaltet. Etwas Vergleichbares als Ordnungs- und Wertekompass gibt es nicht. Hören Sie zum Abschluss des Gespräches mit Professor Wolfssohn noch ein Zitat aus seinem aktuellen Buch Deutsch-jüdische Glückskinder – Eine Weltgeschichte meiner Familie. Recht reicht nicht, Gerechtigkeit reicht nicht, zu erreichen ist Versöhnung. Versöhnung heißt nicht verdrängen oder vergessen. Wahrheits- und Wirklichkeitsleugnung sind langfristig nicht möglich. Irgendwann kommt die historische Wahrheit immer ans Licht, auch wenn der sogenannte Atem der Geschichte oft lange auf sich warten lässt. Versöhnung ist das Ziel. Das ist die Aufgabe. Versöhnung und Frieden ist die Aufgabe der Täternachfahren und die Aufgabe der Opfernachfahren. Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Wenn wir nach der Unmenschlichkeit, Menschlichkeit, Versöhnung und Frieden wollen. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get Das war's für heute aus dem ASG-Studio. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Krings. Such a bad thing, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey baby. Put your arms around me, set my world on. Nobody like you, baby. Honey, that's no lie. Yeah. You put that spell on me. I'll tell you, honey. You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny. What I'm saying is do it to me one more time. Oh, I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. set me free. Oh, little girl, you know my heart's on fire. I'm saying, come do it to me, baby.